Also die Gesundheitsreformen die da unterwegs sind und die jetzt gerade wieder beschlossen worden ist, nehmen sich also vor, zugleich in das System den Gesichtspunkt der Kostenentlastung des Kapitals einzuführen, geltend zu machen, zugleich das Verdienen nicht zu unterbinden, die lohnenden Leistungen nicht zu untergraben, die Gesundheitsindustrie nicht zu schädigen. Und sie richten sich sowohl auf die Einnahmen- wie auf die Ausgabenseite. Was die Einnahmenseite angeht, diesen Gesichtspunkt, die Finanzierung zu sichern, ohne die Lohnkostensenkung durchs Kapital, die Einschränkungen der zur Verfügung stehenden Lohnsumme durch laufende Beitragssteigerungen zu untergraben, das geht glatt, wie die Reformer mit ihrem Fanatismus beweisen. Der Fanatismus, der einfach dem dient, die für notwendig befundenen Einnahmen ganz ohne Kapitalbelastung hinzubekommen und die Gesundheitskosten Zug um Zug vom Preis der Arbeit, also dem vom Kapital zu zahlenden Lohn, abzukoppeln. Und wie das geht, machen sie eigentlich nicht erst seit heute vor. Man vergisst das eben immer. Es ist eigentlich seit zwei Jahrzehnten in größeren und kleineren Schritten unterwegs. Korrekturen am einmal eingerichteten Kassenwesen nach der Seite der Einnahmen hin durchzusetzen. Zwar ist das ganze Kassenwesen formell nach wie vor immer noch paritätisch, aber eigentlich ist dieses Prinzip gründlich durchlöchert und ausgehebelt durch immer mehr private Zuzahlungen statt oder in Ergänzung zu Kassenleistungen, die der Patient neben dem Zwangsbeitrag dann, wenn es nötig ist, aus seinem Nettolohn zu zahlen hat. So jahrelang haben sie immer neue und immer radikalere Posten da erfunden, wo entweder zwangsweise der Mensch zusätzlich belastet wird oder was dem Privaten überantwortet wird. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo, das müssen Sie einfach mal vorlesen, so eine, wie die selber sagen, keineswegs vollständige Liste der Änderungen seit Mitte der 70er Jahre. Ich lese dir einfach mal vor als Dokument, wie systematisch da der Staat in diese Richtung hin schon laufend unterwegs ist. Also 1977 Kostendämpfungsgesetz, Arzneimittelhöchstbeträge und Leistungsbeschränkungen, Bagatellmedikamente werden nicht mehr bezahlt. Zuzahlungen pro Arzneiverbands- und Heilmittel werden eingeführt. Obergrenze der Eigenbeteiligung von 250 Euro bei Zahnersatz gestrichen. 1983 Erhöhung der Zuzahlungen, 1 Euro pro Medikament, 250 Euro pro Tag Krankenhaus, 2 Euro pro Brille. 1989 Gesundheitsreformgesetz, Negativliste für Medikamente, Festbeträge bei höheren Preisen muss der Patient die Differenz übernehmen, höhere Rezeptgebühren, erweiterte Zuzahlungen. 1993 Gesundheitsstrukturgesetz, Einführung der Budgetierung, erhöhte Zuzahlungen bei Medikamentenstaffelung nach Packungsgröße. 1996 Beitragsentlastungsgesetz, erhöhte Zuzahlungen, keine Brillengestellerstattung mehr, Leistungskürzungen und Zuzahlungserhöhungen bei Kuren, Absenkung des Krankengeldes. 1997 weiter erhöhte und erweiterte Zuzahlungen, Medikamente zwischen 4,50 und 6,50 Euro, erhöhte Fahrtkostenbeteiligung. 2002 Kürzung des Sterbegeldes, Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, umfassende Erhöhung der Eigenbeteiligung, 10 Euro Praxisgebühr pro Quartal, 10%, mindestens 5, höchstens 10 Euro bei Arzneimitteln, 10 Euro pro Krankenhaustag bis 28 Tage, Fahrtkosten, Brillen, nicht verschreibungspflichtige, komplett vom Patienten zu tragen, Entbindungs- und das Sterbegeld gestrichen, Belastungsgrenze bei 2%, chronisch Kranke 1% vom Bruttoeinkommen. Also das ist mal so eine Liste einfach über den Fanatismus, der da unterwegs ist in Sachen Entkoppelung vom Bruttolohn und Übertragung auf den Nettolohn. Alles unter dem Stichwort Beitragsentlastung. Also wird Gesundheit immer teurer, halt speziell für den, der sie jeweils braucht. Zur Krankheit geht damit ökonomisch auch immer mehr unmittelbar zu Lasten der Individuen, und zwar je ärmer, umso einschneidender. Und so sehr, das ist ja dieser Aufzählung auch zu entnehmen, dass der Staat schon wieder aus sozialen Gründen Schranken einzieht. Also immer mehr Leistungen eines vergesellschafteten Gesundheitswesens sind damit dem privaten Willen und Vermögen überantwortet und damit einer zynischen Rechnung. Braucht er das, also muss er auch zahlen, und wenn nicht, braucht er es auch nicht unbedingt. Zweitens macht sich der Staat dran, das überkommene paritätische Finanzierungssystem selber aufzubrechen. Also er organisiert gewisse Beitragssteigerungen in kleinen Schritten, aber bemerklich einseitig. Es ist bei der Pflegeversicherung, wie jeder weiß, schon gelungen. Es gibt aber auch weitere einseitige Sonderbeiträge zu Lasten der Lohnempfänger, die sind dann beim Zahnersatz verrechnet worden mit Beitragssenkungen, mit dem Ergebnis, dass auch da 0,9% jetzt einseitig vom Arbeitnehmer und nicht mehr vom Arbeitgeber zu zahlen sind. Aber mit der Umschichtung von Brutto auf Netto gibt sich der Lohnkostensenkungsfanatismus des Staates nicht zufrieden, sondern es sind lauter Vorschläge unterwegs, die Gesundheitskosten möglichst völlig von der festen Bindung an den Lohn zu trennen und das heißt nicht die Lohnbezieher zu entlasten, sondern die Lohnzahler. Und dafür sind ja die beiden Großmodelle im Gespräch, also diese Bürgerversicherung der SPD als eine Perspektive. Dieser Vorschlag lebt im Wesentlichen davon, dass zusätzliche private Einkommensteile über den Lohn hinaus, also Vermögen, Zinseinkünfte, Mieteinkünfte und so weiter, mitberechnet werden und zusätzliche Einkommensempfänger, also ganze neue Gruppen, Beamte und bisher Ausgenommene mit höheren Einkommen in die Zwangssolidarität einbezogen werden sollen. Dagegen steht dieses andere Modell der CDU von einem Einheitsbetrag, der den Arbeitgeberzuschuss überhaupt völlig ersetzen soll. Also der soll einmalig dem Bruttolohn zugeschlagen werden und ab dann gibt es den Lohnabzug getrennt vom Kapital. Dann ist also die Bezahlung eben als Festbeitrag, als Einheitsbeitrag der das Kapital nichts mehr angeht und bei den Lohnkosten nicht mehr als Lohnnebenkost zu Buche schlägt. Das sind also so die Perspektiven, was aktuell beschlossen worden ist im Zuge mit diesem Gesundheitsfonds. Der legt ja für jedes Kassenmitglied unabhängig von seinem Beitrag für die Kassen ein festes Budget, also einen festen Betrag je nach Patient fest, also ein Budget je nach der Patientenzahl, unabhängig eben von dem, was die in diesen Fonds gemäß ihrem Einkommen einzahlen. Also bedeutet das per se erstmal eine Begrenzung für die Kassen, die dann aber noch einen gewissen Zusatzbeitrag erheben dürfen, wenn sie nicht auskommen, und der trifft dann überhaupt nicht mehr die Arbeitgeber, sondern wird rein von den Kassenmitgliedern bezahlt. Ferner eine ganz neue Abteilung, nämlich die Steuerfinanzierung für eine Kinderversicherung, die damit erstens als neuer Extraposten der Kassen getrennt von den Lohnkosten einfach als allgemeine aus dem Steueraufkommen zu finanzierende Posten kreiert wird. Soweit die ganzen Bemühungen auf der Einnahmeseite, die Entkoppelung von den beim Kapital zu Buche schlagenden Lohnkosten. Auf der anderen Seite ist ein Hauptziel der Reform die Reform der Ausgaben. Das letzte neue Gesetz jetzt hat ja den Titel Wettbewerbsstärkungsgesetz und da ist der Name Programm. Vom Standpunkt der standortschädlichen Kosten aus hat der Staat nämlich das Gesundheitswesen einer ziemlich einseitigen Kritik unterworfen und eine feststehende Diagnose gefällt, die lautet, das ist ineffektiv, da werden Mittel verschwendet und zwar deswegen, weil es am heilsamen Zwang zur Konkurrenz fehlt. Also, und das ist ja nicht verwunderlich, der Staat stellt sich nicht auf den Standpunkt, diese Kosten kommen daher, weil das Gesundheitswesen überhaupt als Geld, also als Kostenwesen, als Verdienst- und Gewinnsphäre eingerichtet ist. Das bringt all diese Friktionen hervor. Deswegen treten Dienste und Verdienen Leistungen und Kosten auseinander. Sondern der Staat sieht es genau umgekehrt, weil viel zu wenig geschäftsmäßige Sachzwänge im System, in das System eingebaut sind, steigen die Kosten unnötig und treten Verdienen und die staatlichen erwünschten Dienste laufend auseinander. Also Geschäft und Verdienen sollen sein, aber so gelenkt werden, dass es ungefähr dem Ideal gehorcht, so wie in der freien Konkurrenz, dass da das System dem Zwang zur Kalkulation mit beschränkter Zahlungsfähigkeit unterliegt und damit automatisch, also quasi automatisch, die heilsamen Kostensenkungen produziert. Damit ist allerdings alles auf den Kopf gestellt, weil Konkurrenz ist nun einmal eigentlich nicht ein Sparprogramm, sondern ist die Weise, wie Unternehmen darum konkurrieren, beschränkte Zahlungsfähigkeit auf sich zu ziehen und dafür und soweit Kostensenkungen zustande zu bringen, um Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. Aber hier im staatlichen Programm wird Konkurrenz ausgerechnet als passendes Mittel vorgestellt, den erforderlichen Geldaufwand zu senken, also die Zahlungsnotwendigkeiten zu beschränken, also als Ertrag weniger Zahlungsfähigkeit nötig zu machen. Also die Reformer vertreten da allen Ernstes die Auffassung, dass sich mit dem eingesammelten Geld zugleich bessere Geschäfte und mit mehr herbeidirigierten Geschäftssinn auch effektivere Leistungen herstellen ließen. Verfolgen also damit eigentlich ein ziemlich überschaubares, einseitiges Ziel. Die wollen bei allen Beteiligten im Gesundheitssystem, bei all deren Gegensätzen quasi als ökonomischen Sachzwang verankern, dass die Kosten das erste Kriterium sein sollen und dass die mit einem im Prinzip nicht mehr automatisch steigenden Gesundheitstopf rechnen sollen. Das Umsetzungsverfahren von diesem schlichten Prinzip fällt allerdings mehr als komplex aus, weil eben dabei die gültigen Verdienst- und Gewinninteressen zu berücksichtigen sind und dann außerdem immer noch am Ende auch das von Überversorgung, die dann bloß zusammengestrichen werden könnte, keine Rede sein kann. Und es zeigt sich dann und deshalb dann auch, also das eigentlich nicht so viel bürokratischen Aufwand erfordert, wie die staatliche Organisierung von Konkurrenz und außerdem noch einer Konkurrenz, die auch dem Ideal nach staatliche Anforderungen erfüllen soll, nämlich zugleich Kosten sparen, aber nicht einfach Leistungen, die sich nicht lohnen, einsparen soll, die die Gesundheitsgeschäfte durch Wettbewerb dahin lenken soll, dass sie staatlich erwünschte Spareffekte produzieren und zugleich dafür sorgen soll, dass die dabei als Geschäftssphären eher vorankommen, als sich beschränken sollen. Die Reform gehorcht deswegen auch überhaupt nicht irgendeinem durchdachten Planungskonzept, sondern ist eher ein Großversuch, also wie sich die im System schon konkurrierenden Kassen- und Dienstleistungsinteressen mit staatlichen Geschäftsvorgaben dazu hinmanipulieren lassen, dass ihr jeweils gegensätzliches Eigeninteresse im System zu einem nützlichen Beitrag zu dessen kostenmäßiger Effektivierung gerät. Das ganze Reformwerk entartet deshalb auch zu einem politischen Dauerstreit und zu einem laufenden Korrekturunternehmen, immerzu in Reaktion darauf, dass genau die in diese Richtung zielenden Maßnahmen den erwünschten staatlichen Effekt nie zur Zufriedenheit erbringen. Die Einzelheiten des Reformwerks kann man eigentlich getrost denen überlassen, die immer laut aufschreien. Also wisst ihr, die vom gesundheitspolitischen Kahlschlag reden, enteignungsgleiche Eingriffe ins Privateigentum. Ich glaube, es war der Westerwelle oder irgendein entsprechender Vertreter im Gesundheitswesen da entdeckt, und kassensozialistischen Bürokraten waren ja absurd, wo das ganze Geschäft auf gar nichts anderem beruht, als auf staatlichem bürokratischem Willen, das an Gesundheit verdient werden soll. Der ganze Protest findet natürlich selbstverständlich nur im Namen der Patienten und des Gesundheitssystems und des Helfens und Heilens statt. Und es ist ja auch nicht schwer und klar, wo Heilen und Verdienen so unmittelbar zusammengeschlossen sind. Aber ich will dann doch die paar überschaubaren Prinzipien dieses Großversuchs mal aufführen, damit man zumindest den groben Überblick über diesen ganzen Verhau mal hat. Also das erste Prinzip heißt, die Kassen sollen verstärkt zum Hebel für Kostenersparungen gemacht werden. Also erstens sollen die selber neu um Beitragszahler konkurrieren. Also mit diesem jetzt eingeführten Gesundheitsfonds, also die Kassenmitglieder zahlen ein, aber in einen staatlich verwalteten Fonds, zahlen nach ihrem unterschiedlichen Einkommen ein, aber die Kassen bekommen dann für jedes Mitglied unabhängig davon einen festen Beitrag, also eine im Prinzip gleiche Kopfpauschale. Für die ist also jedes Mitglied gleich interessant und um die sollen sie dann mit Sonderangeboten und mit Beitragsnachlässen für verminderte Leistungskataloge und so weiter werben. Und kaum so eine gleiche Basis, so dem Ideal nach, führt dann eine Konkurrenz um Mitglieder ins Auge gefasst, müssen dann aber auch schon wieder lauter Sonderregelungen und lauter Sondererlaubnisse für eigene Beitragserhöhungen und Ausgleiche für unterschiedliche Krankenstände, also ein neuer Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen beschlossen werden, damit die Konkurrenz nicht entweder völlig zulasten der Leistungen geht oder die Kassen dann doch mit völlig unterschiedlichen Posten da zu rechnen haben. Also gibt es Sonderzuweisungen für chronisch Kranke, gibt es die Erlaubnis an die Kassen, ich glaube 1% Beitrag oder sowas, selber zu erheben. Umgekehrt aber sollen sie mit mit lauter, was jetzt ja gerade heute oder wann in der Zeitung stand, mit lauter neuen Leistungsangeboten Mitglieder werden. Leistungsangebote, die dem Prinzip gehorchen, wenn einer der Kasse verspricht, er zahlt einen Gutteil selber, dann kriegt er eine Rückzahlung. Oder wenn er nachgewiesenermaßen über längere Zeit nicht krank ist und einen entsprechenden Vertrag abschließt, kriegt er auch irgendeinen Bonus. Also lauter solche Grundsätze, die am Prinzip des Allgemeinen, des überindividuell festgelegten, fixierten Gesundheitsleistungswesens rütteln. Zweitens sollen die Kassen mit dem über die akquirierten Mitglieder zustande kommenden Geldfonds dann so ähnlich wie ein mit Kostensenkung operierendes Kapital konkurrieren. Also sie sollen zu Agenturen werden, die endlich erfolgreich durchsetzen, was der Staat an Ineffizienz und an falschen kostentreibenden Freiheiten bei Patienten und bei seinen Dienstleistern im Gesundheitswesen ausgemacht hat. So, bei den Patienten ist ja schon das ganze Zuzahlungswesen mit Praxisgebühr, mit was ich da alles vorgelesen habe, zum Gutteil auch darauf berechnet, heilsame Einsparungen zu erbringen. Dass sich Leute also dies oder jenes einfach sparen, weil es eben was kostet. Jetzt wird überlegt, gewisse Gebrechen als selbstverschuldet aus der Kollektivhaftung auszunehmen und selber zahlen zu lassen. Und die Kassen sollen dann mit den besagten Sondertarifen und Nachlässen für gesundes Leben und Selbstkostenbeteiligung dem nachhelfen. Das eigentliche Hauptproblem aber, das hat der Staat bei seinen Gesundheitsdienstleistern, bei denen soll der Standpunkt neu verankert werden, dass sie die staatlich gestiftete Kaufkraft nicht als eine Geldquelle betrachten, die mit ihren auf wachsenden Verdienst berechneten Leistungen quasi automatisch immer mitwächst. Also bei denen soll mehr Kostenbewusstsein angestachelt werden. Für die Ärzteschaft bedeutet das erstens, dass der Staat einen Kampf mit der Therapiefreiheit als Einfallstor für das, was er als zu viel Abrechnen, als Verschwendung an Leistungsüberschuss und so weiter entdeckt hat. Schon die vor ein paar Jahren beschlossenen und zu einem komplizierten Abrechnungswesen ausgestaltete Deckelung ist ein Gegenstand erbitterter Konkurrenz um Zusatzhonorare und Verteilung geworden, genauso wie die Fallpauschalen für Kliniken, Arzneimittelbudgets. Das alles waren schon Sparprogramme, also die immerzu die davon betroffene Abteilung des Gesundheitswesens zu lauten Klagen und nicht nur zu dem, sondern zu entsprechenden, keineswegs staatskonformen Anpassungen und Abwehrmaßnahmen veranlasst haben. Also weder sind deswegen lauter gelungene Einsparungen zustande gekommen, noch gar bessere Effekte bei der Krankenstandsbetreuung. Die Staatskonsequenz daraus ist, dann hat er halt zu wenig in diese Richtung unternommen. Und jetzt soll also das schon eingeführte Prinzip vorangetrieben werden, dass die Kassen mit Ärzten gesonderte Verträge abschließen, sollen wieder feste Abrechnungen, aber zu niedrigeren Sätzen eingeführt werden, alles nach dem Ideal, dass erstens die Leistungen billiger und zu haben werden und zweitens mit weniger Abrechnungsfreiheit der Ärzte. Außerdem sollen die Kassen mit der Pharmaindustrie Nachlässe aushandeln, genauso wie die Apotheker und so weiter und so weiter. Außerdem enthält das ganze Reformpaket Maßnahmen, mit denen die quasi staatsmonopolistisch zugeteilten privaten Pfründe des Ärzte- und Apothekenstandes also ein Stück aufgelöst werden. Genauso wie bei den Krankenhäusern, also die sollen jetzt alle zusammen als Gesundheitsdiener mehr sich in Richtung hin auf einen freien marktwirtschaftlichen Geschäftsbetrieb organisieren. Also das ins Auge gefasste Ideal, das wird ja jeder mitgekriegt haben, sind Klinikgroßbetreiber, Handelsketten für Pharmazeutika, medizinische Zentren mit angestellten Ärzten und Pharmazeuten, die dann mit ihrer Geschäftskalkulation Ineffizienz und überflüssigen Aufwand wegrationalisieren sollen. Die Rationalisierung und Kosteneinsparung am niederen Personal, die sind damit vorprogrammiert und ohnehin selbstverständlich. Also gilt hier der für die ganzen Reformen der Staatsstandpunkt, was die Dienste angeht, lässt sich durchaus neu sortieren zwischen Verdienstinteressen, die schadlos zu mehr Konkurrenz um beschränkte Gesundheitsfonds genötigt werden können, die sich deswegen zulasten der Leistungsempfänger, also der Patienten, zunehmend in Großverdiener und weniger verdienende Angestellte, Ärzte und Apotheker sortieren. Also dass eine Sortierung und Konzentration geschäftlich durchaus nützlich und was die Versorgung angeht durchaus verträglich, ja, der Konzentration auf das Nötige zuträglich ist. So ungefähr denkt sich das der Staat. Auf der anderen Seite, dass seine Gesundheitsindustrie mit ihren nach wie vor geförderten Neuentwicklungen und mit den zu lächerlichen Kosten zu produzierenden Billigprodukten durchaus weiterhin wächst und gedeiht, das greift er mit ein paar neuen Vorgaben für ihre Profitmacherei ohnehin nicht grundsätzlich an.